Was machst du nur? Lass mich einfach nur in Ruhe. Ich will nur schön nach der harten Woche. Für mich liegen heute Karten offen. Sonntag, Sonntag, ich pack dich nicht. Bis der Tag, der jetzt gerade am Kalender steht. Ich will nur schön nach der harten Woche. Für mich liegen heute Karten offen. Sonntag, was halt ich davor an solchen Tagen? Fühl ich mich alt, aber doch motiviert drüber zu schreiben, dass was entsteht. Das mach ich, dass mir sonntags Depression vergeht. Ich kenn kaum Leute, die am Sonntag gut drauf sind. In der Sonne liegen und gemütlich unterm Baum sei ein Buch lesen oder mit Leuten reden. Sonntag ist ein Tag, wo ich am Sofa nein bin und Gedanken hab, die mich nachdenklich machen, weil ich rehren könnt. Doch es grad könnte lachen, weil ich drüber schreib und mir das innerlich befreit. In meinem Zimmer sitz und reim und wie ein Kind einfach freien und den Tag genießen und das Leben leben. Leid motivieren, die Fahrt daneben stehen und sie nichts ausfangen, wissen, was labil sind, nicht stabil sind. Wir helfen einer, dass am Ziel sind. Sonntag, Sonntag, was machst du nur? Lasst mich einfach nur in Ruhe. Ich will nur schön nach der harten Woche. Für mich liegen heute Karten offen. Sonntag, Sonntag, ich pack dich nicht. Bis der Tag, der jetzt gerade am Kalender steht. Ich will nur schön nach der harten Woche. Für mich liegen heute Karten offen. Sonntag ist ein gemütlicher Tag, wo ich nicht vor aufstehen mag. Vor 11 in der Früh brichst mir näher, dass der Hafen gockelt da draußen, heute einschlafen. Ich hab vom Wechsel gestern noch am Spiegel, heute halt ich mich genau an die Bibel. Sonntag, das ist der Tag des Herrn, da sollt ihn lese bloß keiner stehen. Ich mach mir heute sicherlich keinen Stress, war nicht zum Frühstück Orangen aus Press. Außen backe ich vor, rauch und Happy Day, dann frühstücken und ausgeh. Ich triff mich mit Havara alles auf Leiband, bei einer daheim oder im Freibad. Dann chillen wir bei Bier bis auf die Nacht. Das ist das Gute, was man auf einen Sonntag macht. Sonntag, Sonntag, was machst du nur? Lasst mich einfach nur in Ruhe. Ich will nur schön nach der harten Woche. Für mich liegen heute Karten offen. Sonntag, Sonntag, ich pack dich nicht. Bis der Tag, der jetzt gerade am Kalender steht. Ich will nur schön nach der harten Woche. Für mich liegen heute Karten offen.